Am Tag nach dem Reichstagsbrand emigrierte Brecht zunächst nach Paris und dann nach Dänemark. Von dort ging die Flucht weiter über Schweden, Finnland, Moskau und Wladiwostok nach Los Angeles, wo er im Juli 1941 eintraf und bis Ende 1947 blieb. Brecht war einer der wenigen deutschen Autoren, die sich schon früh mit dem Radio und seinen Möglichkeiten beschäftigt hatten. Zwischen 1927 und 1932 hatte er sogar eine eigene Radiotheorie entwickelt, die den von Zensoren überwachten und als weitestgehend unpolitisch beschworenen Weimarer Rundfunk zu einer, wie Brecht es ausdrückte, wirklichen demokratischen Sache machen sollte. Aus dem Distributionsapparat wollte er einen Kommunikationsapparat machen. Das heißt, der Empfänger, also der Hörer, sollte die Möglichkeit haben, selbst auf das gesendete Programm Einfluss zu nehmen. Durch die physikalische Struktur von Radiowellen, die vor Grenzen nicht Halt machten und sich auch nicht einfach einfangen ließen, glaubte Brecht im Zweiten Weltkrieg, ein ideales Medium gefunden zu haben, um die Deutschen vom Wahnsinn der nationalsozialistischen Aggression überzeugen zu können. Am 9. Dezember 1941 schrieb er aus Santa Monica an den Schriftsteller und Bibliothekar an der Washingtoner Kongressbibliothek Archibald MacLeish: So wie ich Deutschland kenne, fühle ich sehr stark, dass jetzt der richtige Augenblick gekommen ist, die Wahrheit von hier in das Land zu senden. Sie könnte leicht als ein Mittel wirken, um sich in der herannahenden Stunde der Verzweiflung aufzulehnen. Mir ist bewusst, dass solch ein Unterfangen zu einem Bumerang werden kann, wenn man nicht vorsichtig vorgeht. Ich würde sehr gerne bei diesem Versuch mithelfen. Ich denke, ich könnte dabei nützlich sein. Schon im Januar 1942 schrieb er für Radio Moskau das Gedicht »An die Hitler-Soldaten in Russland«. Am 12. März schickte er »Und was bekam des Nazi-Soldaten Weib« an Kurt Weil mit der Bemerkung: »Ich lege ein Lied bei, es ist leicht übersetzbar, aber für Radio nach Deutschland hineingedacht. Vielleicht können Sie es komponieren? Es wäre was für Lenya.« Kurt Weil komponierte und Lotte Lenya sang. Am 3. April 1943 brachte sie das Lied bei einer We Fight Back-Veranstaltung im New Yorker Hunter College zur Uraufführung. Über die Stimme Amerikas wurde es allerdings erst im Frühjahr 1944 nach Deutschland gesendet. Ein zweites Gedicht von Brecht, das Lied einer deutschen Mutter, wurde von Paul Dessau vertont, der schon an den We Fight Back-Sendungen mitgewirkt hatte. Das Gedicht, das Brecht in die amerikanische Fassung seines Dramas »Furcht und Elend des Dritten Reiches« eingefügt hatte, nahm Lotte Lenya für das Office of War Information und die Stimme Amerikas auf. Die Seeräuber Jenny aus der Berliner Uraufführung der Drei-Groschen-Oper war mit ihrem späteren Ehemann Kurt Weil 1935 in die USA emigriert, wo sie vor allem Theater spielte. Lied einer deutschen Mutter. Mein Sohn, ich hab dir die Stiefel und dies braune Hemd geschenkt. Hätt ich gewusst, was ich heut weiß, hätt ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusste ich nicht, dass dem, der ihn grüße, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler her und wusste nicht, dass mehr mit ihm auszieht, zurückkehrt er nimmermehr. Sah das das braune Hemd ich tragen. Hab mich nicht vergessen.